So möchte ich aus Matthäus 13, 1 bis 9 und 13, 18 bis 23 lesen. Später an jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich ans Ufer des Sees, um zu lernen. Die Menschenmenge, die sich um ihn versammelte, war so groß, dass er sich in ein Boot setzte. So konnte er zu der ganzen Menge reden, die am Ufer stand. Er sprach über vieles zu ihnen und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Hört zu, begann er. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp und die Dornenbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht, zum Teil hundertfach, zum Teil 60-fach, zum Teil 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Und ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer hundertfach, ein anderer 60-fach und wieder ein anderer 30-fach. Wir haben letzte Woche eine neue Predigtreihe gestartet. Und zwar schauen wir uns verschiedene Gleichnisse von Jesus Christus an. Der Titel ist Die Gleichnisse, wie Jesus von Gott erzählt. Gleichnisse, das sind so Bilder, Vergleiche und die sind sehr ausdrucksstark. Da ist wirklich einiges drin in diesen Gleichnissen für dein und mein Leben. Und da können du und ich einiges über den lebendigen Gott und über das Reich Gottes lernen. Wir werden heute Morgen uns 7 Hauptpunkte anschauen. Keine Angst, die werden nicht so lange sein, wie wenn wir sonst 2 oder 3 Hauptpunkte haben. Der erste ist Frucht erleben und Warnung vor Selbsttäuschung. Der zweite Hauptpunkt ist das Gleichnis ganz kurz und dann die Erklärung von Jesus. Und dann schauen wir uns 4 verschiedene Böden an, auf denen etwas gesät wird. Zum einen zunächst mal drittens Saat auf dem Weg bzw. dem Wegrand. Viertens dann Saat, die auf felsigen Boden fällt. Fünftens Saat, die unter das Dornengestrüpp fällt. Und zuletzt Saat auf guten Boden. Und dann haben wir zum Abschluss noch einen Punkt natürlich über Jesus Christus. Jesus, die perfekte Saat Gottes. Zunächst mal lese ich den Vers 23 nochmals. Da heißt es, ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer 100-fach, ein anderer 60-fach und wieder ein anderer 30-fach. Das ist natürlich großartig, wenn das ein Mensch, wenn du und ich das erleben dürfen. Ich denke, das ist doch eigentlich der Wunsch von uns allen. Wir wollen nicht einfach nur so leben und irgendwann ist das Leben vorbei und du und ich haben gar keinen Unterschied gemacht hier in dieser Welt. Das wäre doch traurig, wenn wir einfach nur leben und dann sind wir wieder weg, sondern das ist doch toll, wenn du auch am Ende deines Lebens in der Gnade Gottes stehen kannst und zurückblicken kannst und sagen kannst, wow, was Gott einfach an Gutem getan hat, auch wirklich reiche Frucht dir geschenkt hat. Nicht, weil ich so toll bin, aber weil er so großartig und gnädig und treu ist. Das ist großartig, wenn du am Ende deines Lebens dastehen kannst und nicht praktisch so, dass von deinem Leben wieder Sand durch die Finger rieselt, sondern du wirklich sagen kannst, da ist etwas Substanzielles entstanden. Gott hat nicht nur temporär Frucht geschenkt, sondern Frucht, die wirklich Bestand hat. Und die Bibel sagt dir und mir, das ist nur möglich, wenn du eine lebendige Beziehung mit Gott hast, mit Jesus Christus. Und deswegen hier auch eine starke Warnung. Und ich weiß, das ist sicher mit einer der schwierigsten Stellen jetzt in der ganzen Bibel. Und trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, dass du und ich das auch hören. Es sind Worte von Jesus Christus, auch gerade jetzt am Anfang des neuen Jahres 2019. Da lese ich mal aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 7. Und das ist einfach eine starke Warnung, die dann Bezug hat auch auf diese vier unterschiedliche Böten, die wir uns gleich anschauen. Da sagt Jesus: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen. Also auf Deutsch, nicht jeder, der sagt, Jesus, Jesus, wird am Ende der Tage in den Himmel zu ihm kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Das sind sehr ernste Worte von Jesus Christus. Und er sagt jetzt nicht nur so, du hast ein bisschen was hier und da gemacht, sondern er bringt es praktisch gleich auf die Spitze und sagt, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet? Das heißt auf Deutsch, da ist jemand vor Jesus am Ende der Zeit, er steht vor Jesus Christus und sagt, aber Herr Jesus, ich habe doch gepredigt. Genau das, was ich jetzt mache. Ich habe gepredigt. Und wenn es dir dann passiert, dass Jesus, der wirklich der Herr ist über alle Zeit, der lebendige Gott ist, wenn er zu dir sagt, ich habe dich nie gekannt, das heißt, ich habe nie eine Liebesbeziehung gehabt, du hast mich nicht gekannt, ich habe dich nicht gekannt, geh weg von mir, du mit deinem gesetzlosen Treiben. Und das ist nur ein Beispiel, ein Prediger, aber das trifft auf jeden anderen Menschen auch zu, egal ob Prediger oder nicht. Oder hier zum Beispiel hier Menschen, die praktisch Dämonen ausgetrieben haben, die tolle Wunder getan haben. Die haben Jesus benutzt, den Namen, haben Wunder getan und Jesus sagt am Ende der Zeit, geh weg von mir, ich habe dich nie gekannt. Das heißt, es ist wirklich etwas Ernstes hier, was Jesus Christus sagt und deswegen bringt er auch dieses Gleichnis, weil er hat natürlich ein Ziel mit diesem Gleichnis. Er will, dass er in seiner Gnade in deinem und meinem Leben wirken kann, dass du und ich uns nicht selbst täuschen, sondern dass du, wenn du an das Ende deines Lebens gehst, mit ganz großer Gewissheit und Frieden wirklich Richtung Himmel gehen kannst, dass du wirklich weißt, ich darf ganz gewiss sein, dass ich ein Kind Gottes bin und in der Ewigkeit natürlich von Jesus gehört bekomme, ich habe dich immer geliebt, ich habe dich seit jeher gekannt, du bist ein Kind Gottes, komm herein, du treuer Knecht, du treuer Diener. Und so schauen wir uns jetzt heute Morgen dieses Gleichnis an. Ganz kurz, um was geht's in diesem Gleichnis? Jesus erzählt von einem Bauern, der geht aufs Feld und er fängt an zu säen und die Saat fällt auf vier unterschiedliche Arten von Böden. Und Jesus erklärt uns dann in den Versen 18 bis 20, dass die Saat das Wort Gottes ist, die Bibel. Das heißt, der Bauer geht aufs Feld, was streut er aus? Das Wort Gottes, die Bibel. Und dann geht es darum, dass diese Saat, das Wort Gottes, auf vier unterschiedliche Arten von Böden fällt. Und die Frage ist, auf welchem Boden geht die Saat auf? Entsprechend bringt Frucht, aber nicht nur temporär, sondern eine Frucht, die Bestand hat bis in alle Ewigkeit. Und so schauen wir uns jetzt diese vier unterschiedlichen Böden an. Der erste Boden ist das, was wir in Vers 4 und Vers 19 haben. Und zwar, als der Bauer diese Saat aussät, ausstreut, fällt ein Teil der Saat fällt auf den Weg, den Wegrand. Und ich lese nochmals den Vers 4, da heißt es hier, beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel und pickten es auf. Ein Weg ist etwas, was natürlich von der Erde her so richtig fest getrampelt ist. Das heißt, wenn die Saatkörner, die Samen der Saat auf diesen Weg oder Wegrand fällt, dann können diese Saatkörner, die können nicht in die Erde eindringen, sondern die bleiben oben liegen und dann kommen die Vögel und picken es auf und es ist weg. Und dann kommt die Erklärung dazu von Jesus im Vers 19, wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich, das heißt vom Reich Gottes, hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt, und da hatten wir letzten Sonntag gesehen, der Böse ist in der Bibel eindeutig der Gegenspieler Gottes, der Teufel oder auch Satan genannt. Der Teufel kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Das ist sehr, sehr traurig. Das ist wahrscheinlich der Art von Boten, der am leichtesten zu verstehen ist. Das sind Menschen, die letzten Endes mal das Wort Gottes hören. Vielleicht sind sie irgendwie in einem Gottesdienst oder jemand erzählt ihnen von Jesus. Die aber letzten Endes sagen, weißt du was? Ich will diesen Jesus Christus nicht haben als den Herrn und Heiland in meinem Leben. Das ist vielleicht recht und schön und gut für dich, schön, wenn es dir hilft. Aber ich bitteschön möchte diesen Jesus Christus nicht haben als derjenige, der mein Retter ist und der wirklich derjenige ist, um den es dann in meinem Leben geht. Das ist der Boten, der am einfachsten zu verstehen ist. Und gleichzeitig möchte ich dir aber Mut machen. Du und ich kennen alle liebe Verwandte, Freunde, Bekannte, wo du und ich das immer wieder erleben, diese klare Ablehnung gegenüber Jesus Christus und dem Evangelium. Und da möchte ich dir aber Mut machen, und zwar deswegen, weil ich es als Pastor schon immer wieder erlebt habe, dass wenn Christen ganz treu gebetet haben für Freunde oder Verwandte und gesagt haben, Herr Jesus Christus, öffne ihm oder ihr doch die Augen, dass sie dich wirklich erkennen können, dass du nicht nur irgendwie so ein kleines Baby an Weihnachten bist, sondern dass du lebendiger Gott bist und dass du es gut meinst, dass Gott es ganz oft geschenkt hat, dass solche Menschen wirklich am Ende ihrer Tage, teilweise 3 Tage vorher, teilweise am allerletzten Tag, sei es im Krankenhaus, wo auch immer, noch zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Ich weiß, das ist jetzt keine Garantie, aber ich möchte dir und mir Mut machen. Ich habe es so oft erlebt. Halte an im Gebet, selbst wenn du für irgendjemand vielleicht 40 Jahre lang beten musst. Bete für diese Person. Wir haben einen viel zu kurzen Zeithorizont. Wir werden so schnell ungeduldig. Jesus Christus hat immer so die lange Zeit langfristig im Blick. Er hat natürlich die Reich Gottes Perspektive. Er, der Herr über die Ewigkeit. Deswegen lass dich da nicht entmutigen, sondern halte an im Gebet. Und dann lass uns mal sehen, was Jesus Christus tut. Es ist erst dann vorbei, wenn ein Mensch gestorben ist. Davor ist wirklich noch die Zeit der Rettung und der Gnade. Der zweite Art von Boten ist hier die Saat auf dem felsigen Boden. Das steht in den Versen 5 und 6, da heißt es, einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrte sie. Das heißt, die zweite Art von Boden, das ist ein felsiger Boden, das heißt, da ist im Untergrund Felsen und darüber ist eine gewisse dünne Erdschicht. Und weil die Erdschicht relativ dünn ist, gehen die Samen, die Saat geht dort rein, es geht relativ schnell auf. Aber das Problem ist, dass hier entsprechend keine tiefen Wurzeln wachsen. Und hier im Bild angesprochen, sobald die Sonne entsprechend höher steigt und entsprechend kräftig runterbrennt, heißt es hier, dass dann die Frucht, die Pflanzen, dass es entsprechend versinkt und verdorrt. Und im Vers 20 und 21 erklärt Jesus dann das. Da heißt es, ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Also jemand, der sagt, wow, toll, Gott, Jesus, Bibel, super, klasse, ich bin dabei. Aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Also wie gesagt, ein Mensch, der zunächst mal eine richtige Freude hat über Gott, über Jesus, über den Glauben, über all diese Dinge, über Reich Gottes. Und es ist nicht schlecht, Freude zu haben. Es ist eigentlich, das gehört zum Christsein. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich selbst. Wenn du wirklich an Jesus Christus glaubst und wiedergeboren bist, dann kannst du im Grunde genommen nicht so ein jemand sein, der immer nur murrt und klagt und unzufrieden ist. Das passt nicht zusammen. Dann bist du nicht wirklich vom Heiligen Geist erfüllt, wenn du immer wieder unzufrieden bist. Ein Christ per se ist eigentlich eine Person, die so beschenkt worden ist von Gott, dass sie zutiefst glücklich, dankbar, befreit ist, die weiß, ich bin vom Herrn des Universums für alle Zeit, für alle Ewigkeit geliebt. Das heißt, Freude ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil, Freude ist etwas sehr Schönes und Gutes. Aber Jesus sagt hier mit diesem Bild vom felsigen Boden, wenn du nur eine emotionale Freude hast, das alleine ist zu wenig. Die Freude ist gut, aber was du brauchst, sind wirklich tiefe Wurzeln, die runtergehen in den Grund, in die Erde. Und das heißt, tief verwurzelt im Wort Gottes. Warum? Dass du dann entsprechend stehen kannst, wenn entsprechend Bedrängnis oder Verfolgung kommen. Hier heißt es ja im Vers 21, sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wie gesagt, die Freude über den christlichen Glauben, über Jesus, das ist großartig und toll. Aber was ist denn, wenn du, hier heißt es, wenn du bedrängt wirst, wenn irgendwas Schwieriges, du angegriffen wirst, was es auch sein mag, was ist denn dann? Dann kannst du nicht nur mit Emotionen leben. Dann musst du wirklich verwurzelt sein. Und es ist doch auch so, wenn wir ehrlich sind, unsere Emotionen, die fahren Achterbahn. Es gibt Tage, da stehst du auf, da denkst du, ich kann die Bäume ausreißen, kann alles Mögliche machen. Und es gibt Tage, da stehst du auf und denkst, am liebsten will ich unter der Bettdecke bleiben. Das heißt, wenn du abhängig bist von deinen Emotionen, dann ist es natürlich gefährlich. Du musst ganz fest tief verwurzelt sein im Wort Gottes. Und ich habe gestern Abend etwas angehört von einem, ja, für mich einen ganz tollen Glaubenhelden, und zwar den Hudson Taylor. Der ist in China wirklich benutzt worden von Gott. Das ist unwahrscheinlich. Der hat im 19. Jahrhundert gelebt, 1905 gestorben. Und der ist zu einer Zeit nach China gegangen, wo im Prinzip so gut wie niemand etwas von Jesus Christus wusste. Und der Hudson Taylor, der hatte beispielsweise, um einfach mal so einen kleinen Einblick zu geben, und übrigens, heute gibt es ungefähr rund 150 Millionen Christen in China. 150 Millionen. Deutschland hat ungefähr 80 Millionen Einwohner. Nimm mal ganz Deutschland, jeden Menschen in Deutschland und verdopple das. So viele Christen gibt es in China. Und damals, vor ungefähr 100 Jahren, gab es fast keinen Christen zu der Zeit in China. Der Hudson Taylor, der war ein Mann auch von Emotionen. Der hatte Freude in Christus. Der hat sich geliebt gewusst von Jesus. Aber er hatte tiefe Wurzeln im Wort Gottes. Was meine ich? Der hat auch wirklich harte Dinge erlebt. Auch manches Leid. Seine erste Frau, die war 21, als sie geheiratet haben. Und die hatten dann 8 Kinder gemeinsam. Und von den 8 Kindern sind 4 gestorben. Und in einem Jahr sind 2 seiner Kinder gestorben und seine Frau im Alter von 33. Das heißt, innerhalb eines Kalenderjahres hat er 2 seiner Kinder beerdigt und seine Ehefrau mit 33 Jahren. Wenn du hier jetzt nur von Emotionen lebst und Freude in Jesus und so weiter, das wird dich nicht durchtragen. Bist du da verwurzelt im Wort Gottes und kannst sagen, Herr Jesus, ich verstehe das jetzt zwar nicht und ich bin in tiefer Trauer und so weiter, aber trotzdem halte ich daran fest, dass du Gott bist, dass du mich liebst, dass du für mich bist, dass du auch gute Pläne hast. Hat zum Teil so ein Beispiel, der hat nicht seinen Koffer gepackt, ist nach Hause nach England gegangen und hat es gesteckt oder irgendwas anderes gemacht. Der hat weiter über Jahrzehnte gewirkt in China. Und da ist reiche Frucht aufgegangen. Und das ist so ein Beispiel, jemand, der wirklich so im Wort Gottes verwurzelt ist. Und ich habe es manchmal erlebt, wie gesagt, Freude ist gut. Freude ist super, gehört dazu. Aber ich habe es manchmal erlebt bei Leuten, dass es so im Sinne von Freude an Jesus war, solange Jesus der Wunscherfüller war. Solange Jesus alle meine Wünsche erfüllt hat und Wunder getan hat. Und die Frage an dich und an mich ist, glaubst du an Jesus und liebst du Jesus einfach um seiner selbst willen? Einfach dafür, für das, wer er ist, Jesus Christus. Mal unabhängig von all dem, was er an Tollem tut. Und bitte jetzt nicht missverstehen, Jesus tut viele tolle Sachen. Ich könnte euch Beispiele sagen, auch von letztem Jahr, wie Jesus unsere beiden Töchter beispielsweise wirklich beschützt hat und alles Mögliche. Jesus schenkt ganz viel Gutes und Segen und so weiter. Aber die fundamentale Frage ist trotzdem letzten Endes, liebe und glaube und folge ich Jesus Christus zunächst mal einfach nur, weil er praktisch so der Wunscherfüller-Automat ist und ich immer noch die Nummer eins? Oder gestehe ich ihm das zu, dass ich sage, Jesus, du bist Nummer eins, ich verstehe nicht alle Wegführungen, wie du mich führst, aber ich weiß, dass du lebendiger Gott bist und dass du gut bist. Und einfach um dich selbst willen, ich liebe dich, ich folge dir nach, ich gebe mich dir hin. Hudson Taylor ist ein großartiges Beispiel, es gibt viele andere, aber das ist jetzt so, um das Thema geht es beim felsigen Boden. Sind die Wurzeln tief genug in deinem Leben? Und deswegen machen wir das auch mit diesen zwei neuen Bibelkreisen. Es gibt andere Bibelkreise, die wir schon haben, für die wir sehr dankbar sind, aber das ist gut, auch unter der Woche sich auszutauschen und gemeinsam im Wort Gottes tiefer zu gehen, auch einander zu haben und Unterstützung zu bekommen, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Der dritte Boden, den wir uns anschauen, ist die Saat im Dornengestrüpp. Das ist Vers 7 und Vers 22. Vers 7, einiges fiel ins Dornengestrüpp und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Das heißt, hier ist die Saat ins Dornengestrüpp gefallen und ich denke, dass da schon etwas temporär aufgegangen ist, aber dann ist es so gewesen von dem ganzen Dornengestrüpp. Hier heißt es wörtlich, dass es das überwuchert hat und letzten Endes erstickt hat. Und dann Vers 22, wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Und das ist etwas, was sehr, sehr traurig ist. Das muss aber auch jetzt nicht an dem Punkt stehen bleiben. Aber das ist ein Mensch, der oft, denke ich, inhaltlich den Glaubenslehren des christlichen Glaubens wirklich zustimmt. Der sich auch auskennt in der Bibel und Theologie und alle möglichen Sachen und deswegen auch temporär gewisse Frucht erlebt in seinem Leben, aber es hat keinen Bestand letzten Endes. Das kann auch gut eine Person sein, die sogar in einer Gemeinde für eine Zeit lang mitarbeitet. Manchmal sind sie plötzlich dann wieder weg, aber das sind oft Leute, die wirklich sich einbringen, die mitarbeiten. Aber was Jesus hier letzten Endes sagt mit diesem dritten Art von Boden, den Boden oder mit der Saat im Dornengestrüpp, ist, und das ist jetzt so dieses Kernproblem, ist, bei diesem Menschen, der Mensch hat ein geteiltes Herz. Und es ist nicht 50-50 geteilt, sondern es ist in dem Sinne geteilt, dass der Mensch sagt, Jesus, Bibel, gut, Glaube, ewiges Leben, Gebote, 10 Gebote, gut, sind gute Dinge. Aber wenn es wirklich darum geht, zeigt es sich bei diesem Menschen, dass letzten Endes etwas anderes in seinem Herzen einen noch höheren Rang hat. Irgendetwas anderes ist ihm oder ihr noch wichtiger. Das heißt, wie gesagt, jemand, der wirklich, wo einiges da ist von Jesus Christus und vom Glauben, aber wenn es wirklich um die Wurst geht, wenn es wirklich, was weiß ich, Spannung oder was es sein mag, irgendwas ist nicht so einfach, dann zeigt sich's bei diesem Menschen letzten Endes im Herzen. Wenn es dann drum geht, dann sagt der Mensch, so gut und schön das mit Jesus ist, das hier ist mir doch wichtiger. Und im Text heißt es hier, die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums. Du musst dir jetzt selber überlegen, was das ist. Das sind jetzt nicht nur die Verlockungen des Reichtums. Das sind verschiedene Dinge, irgendetwas, was aus welchem Grund auch immer dir letzten Endes doch noch wichtiger ist als Jesus Christus. Und geh jetzt da bitte nicht zu schnell einfach drüber hinweg und sag, nee, kein Problem. Sondern prüf dich mal ganz ehrlich. Die Worte von Matthäus 7, die sind sehr hart, die sind aber auch sehr ausdrucksstark und klar. Jesus sagt, Warnung vor Selbsttäuschung. Überleg dir mal ganz genau, habe ich gewisse Dornen in meinem Leben, die vielleicht letzten Endes das dann doch ersticken? Habe ich, man kann es andere Worte benutzen, habe ich irgendwelche falschen Götter oder Götzen in meinem Leben? Und wenn du sagst, hey, Jesus, wenn ich echt ehrlich bin, da ist etwas. Das Beste, was du tun kannst, ist einfach zu sagen, Jesus, ich will nicht, dass es so bleibt. Ich will wirklich, dass es sich ändert. Und du als der Gärtner, du bist derjenige, der wirklich auch die Dornen ausreißen kann. Ich alleine schaffe das gar nicht. Da habe ich gar nicht die Kraft dazu. Aber ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst. Nimm die falschen Götter, Götzen, die Dornen, was es sein mag. Nimm das wirklich weg in meinem Leben. Und oft ist es den Leuten unbewusst. Also, wie gesagt, wir sehen ja auch in Matthäus 7, die sind überrascht, als Jesus zu ihnen sagt, geht weg von mir, ich habe euch nie gekannt. Die sind überrascht, das haben sie nicht gedacht, die sind überrascht. Es gibt aber auch Menschen, die schauen mir in die Augen und sagen, also mit denen kann man teilweise toll über Theologie und die Bibel sprechen. Und die kennen sich aus in der Bibel. Aber die sagen dann manchmal, Steffen, so gut und schön das alles ist, wenn ich das nicht habe, dann will ich doch nicht wirklich Jesus so in dem Maß nachfolgen. Überleg doch mal, was das vielleicht bei dir sein kann. Und wenn es etwas gibt, dann bring es zu Jesus Christus. Er kann damit umgehen, er kann schenken, dass dein Herz nicht mehr geteilt ist. Und wie gesagt, nicht 50-50 geteilt ist, sondern das geht dann, die Waage geht praktisch hoch auf die Sache, die nicht Jesus ist. Jesus kann das verändern. Er kann dir und mir schenken, dass du und ich ein ungeteiltes Herz haben. Wirklich sagen, wenn es um die Wurst geht, Herr Jesus, du bist klar die Nummer eins für mich. Mein Leben soll wirklich dir gehören. Ich will, dass du wirklich durch mich letzten Endes wirkst, dass du Frucht bringst, dass ich dich groß mache, dass ich manchmal scheitere hier und da, okay. Aber wenn es darum geht, ich will wirklich, ich habe vom Herzen hier dieses Anliegen, das ist mir wichtig, dass du klar die Nummer eins bist. Und dann der vierte Boden, da heißt es hier im Vers 23, ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht, einer 100-fach, ein anderer 60-fach und wieder ein anderer 30-fach. Da heißt es über den guten Boden, wo praktisch dann die Frucht, die Saat aufgeht und das ist Frucht, die auch Bestand hat. Da heißt es hier, das ist jemand, der das Wort hört und versteht es. Und das kommt vielleicht im Deutschen nicht so klar raus. Das heißt, das ist jemand, der natürlich das Wort Gottes, die Bibel, Gottesdienst, Bibellese, Hauskreise total ernst nimmt, der wirklich weiß, im Wort Gottes in der Bibel spricht der lebendige Gott zu mir. So bringt Gott Veränderung, Gnade in mein Leben hinein. Der hört das Wort, der nimmt sich Zeit für das Wort und versteht es. Das heißt, er wendet es dann auch an. Er lebt nach diesem Wort. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass du und ich das dann perfekt machen. Auch jemand, der praktisch hier ein guter Boden sozusagen ist, der wird vielleicht manchmal Situationen, Momente haben, wo irgendetwas uns plötzlich wichtiger ist als Jesus. Der Punkt ist aber der, dass du und ich das dann erkennen und sagen, Herr Jesus, es tut mir leid. In der Situation, war mir mein eigenes Ansehen wichtiger, was die anderen über mich gedacht haben, als einfach nur dich groß zu machen, dir zu vertrauen. Das heißt, das kommt auch da mal vor, dass man dann irgendwas anderes höher hat als Jesus. Aber der Punkt ist der, dass du es in der Gnade Gottes erkennst und dass du Jesus Christus um Vergebung bittest. Und über die Zeit hinweg verändert er dich und mich, wenn du so Jesus nachfolgst. Das heißt, du und ich werden Jesus Christus ähnlicher werden. Und das ist natürlich, wenn die Bibel von Leben in der Fülle spricht, von befreitem Leben, von wirklichem Leben, so wie Gott der Schöpfer sich gedacht hat, das ist genau diese Art von Leben, wo wirklich die Rangordnung stimmt, wo immer öfter Jesus Christus tatsächlich die Nummer eins ist. Das ist so ein richtiges Leben in der Fülle. Und dann hast du natürlich eine Freude, die unbeschreiblich ist, die dir auch niemand nehmen kann. Und Andreas, du hattest vorhin was vorgelesen in der Psalmlesung. Ich weiß nicht mehr die genauen Worte, aber es war so sinngemäß. Es ist mir viel wichtiger letzten Endes, Gott auf deinen Wegen zu gehen, als, was weiß ich, die ganzen Besitztümer oder was es sein mag. Und das ist genau dieser Punkt. Wie gesagt, nicht missverstehen, guter Boden heißt nicht, dass du perfekt bist, aber dass du erkannt hast, es gibt einen perfekten Jesus Christus, Gott, und ihm gehört mein Leben und ihm möchte ich mich immer mehr unterordnen. Und dann zuletzt noch einen Punkt, Jesus selber, die perfekte Saat Gottes. Ich muss an ein Bild denken von einem, ja zunächst mal von einem kleinen Saatkorn, wenn die Saat ausgesät wird. Das ist so klein. Und jetzt stellt euch mal so eine größere Fläche aus Beton vor. Und wenn du das kleine Saatkorn da drauf legst, das ist im Grunde genommen wie nichts gegen so ein massive Beton-Zement-Ding da auf dem Boden. Du kannst dieses Saatkorn, kannst du kurz mit dem Fuß, kannst drauftreten, zertreten, kannst kaputt machen. Das ist so klein, dieser große Betonboden da, das sieht ja undurchdringlich aus, das ist viel stärker. Dieser kleine Saatkorn ist wie ein Nichts. Aber dann ist in diesem kleinen Saatkorn, wenn das aufgeht, nehmen wir mal an, vielleicht von einem Ahornbaum, in diesem kleinen Saatkorn ist angelegt, dass ein riesiger Baum entsteht, der kräftig und mächtig ist, aber es wird lange Zeit dauern, bis er entsprechend so groß gewachsen ist. Aber aus diesem kleinen Miniteil wächst ein großer, kräftiger Ahornbaum. Und ich denke jetzt an dieses Bild in einem Friedhof, wo so ein großer Baum gewachsen ist und war unten alles mögliche so mit Beton. Und dieser Baum und die Wurzeln hatte dann die Kraft, irgendwann diesen Beton zu sprengen, das alles hochzustoßen. Das heißt, zunächst, wenn wir schauen, denken wir, ach, so ein kleines Saatkorn, das ist doch wie nichts. Jesus Christus hat sich so klein gemacht. Aus Liebe zu dir und zu mir, er ist tatsächlich gekommen. Er ist Mensch geworden, er ist ein Baby geworden. Er hat sich so klein gemacht. Und viele sagen, ach, das ist doch lächerlich. Der geht ans Kreuz und stirbt und blutet und überhaupt. So eine Schwäche, so ein schwacher Gott, mit so jemand will ich nichts zu tun haben. Aber es ist genau in dieser scheinbaren Schwäche, so wie dieses kleine Saatkorn. Jesus Christus macht sich so klein, er erniedrigt sich am Kreuz. Er sagt, ich bin bereit, stellvertretend zu sterben, mein Leben zu geben, damit Menschen, die erkennen, dass ich Gott bin, dass ich die Nummer eins bin, dass sie befreit werden, dass sie Leben in der Fülle haben und dass sie dann eines Tages vor mir stehen werden, ich als dem Richter aller Zeiten, aller Menschen, dass sie vor mir stehen werden und sagen, und ich kann sagen, ich habe dich gekannt, ich habe dich geliebt, komm herein zu mir. Dieser Jesus Christus, der so klein und schwach aussieht, als Baby am Kreuz, es ist letzten Endes die Kraftquelle für Leben, für ewiges Leben, für Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ich möchte Mut machen, in Ruhe diesen Jesus Christus dir anzuschauen in der Bibel und diesem Jesus Christus dein Leben anzuvertrauen. Bewusst zu sagen, es soll keine andere Nummer eins in meinem Leben geben. Jesus soll immer mehr die Nummer eins sein. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns die Gleichnisse geschenkt hast. Wir wissen, dass da sehr viel Inhalt, sehr viel Kraft und Macht dahinter liegt. Und du weißt auch, ob jetzt jemand hier sitzt, der sagt, so ein Quatsch, Ich möchte dich bitten für diesen Menschen, dass du diesem Menschen wirklich Gnade schenkst, dass dieser Mensch wirklich einfach erleben darf. Du bist liebender Gott, du bist gnädiger Gott, aber du bist auch heiliger Gott. Und so möchte ich dich bitten, komm hinein in das Leben auch von Freunden, Verwandten von uns, die wirklich Jesus ablehnen, die denken, das ist nur was für Schwache, diese christliche Glauben. Ich möchte dich aber auch bitten, Vater, wenn wir merken an bestimmten Punkten, dass unsere Wurzeln nicht tief genug sind im Wort Gottes, schenk, dass wir in deiner Gnade auch durch die verschiedenen Hauskreise wirklich tiefer gehen und so fest verwurzelt sind. Vater, wenn Bedrängnis und Verfolgung und Angriffe kommen, dass wir ganz fest stehen, nicht in unserer Kraft, aber in der Kraft von dir, Herr Jesus, in der Kraft deines Wortes. Und Vater, wenn wir sehen und erleben, es gibt im Herzen Dinge, die uns doch noch wichtig und lieber sind als dir, Herr Jesus, möchte ich bitten, dass wir Buße tun, dass wir umkehren und wirklich sagen, Herr Jesus, nimm diese Dinge weg und schenk mir, dass ich ein ungeteiltes Herz habe für dich, dass ich wirklich mich dir hingebe und dann in deiner Gnade so viel Frucht erleben darf. In Jesu Namen. Amen.